Kapitel 2 Übung A14 An der Universität. Hören Sie den Text und verbinden Sie. Ist das die Verwaltung? Nein, das ist nicht die Verwaltung. Das ist das Sekretariat. Hier arbeitet unsere Chefsekretärin. Im Sekretariat können Sie viele Informationen bekommen. Zum Beispiel, wo kann man Zeitung lesen? Wo kann man Sprachen lernen? Und gleich hier arbeite ich. Ein sehr großes Büro haben Sie. Ja, hier ist die Verwaltung. Der Verwaltungsleiter heißt Paul Fischer. Er ist sehr nett. In der Verwaltung bezahlt man Rechnungen. Und das ist unsere Bibliothek. Hier können Sie Bücher und Zeitungen lesen. Sehr gemütlich. Eine schöne Bibliothek. Das hier ist unser Sprachenzentrum. Hier können die Studenten Sprachkurse besuchen. Es ist sehr modern. Wo kann man hier etwas essen? Das ist die Kantine. Dort essen die Mitarbeiter. Das Essen ist sehr gut. Hier ist die Mensa für die Studenten. Das Essen ist dort, glaube ich, nicht so gut. Dann esse ich in der Kantine. Natürlich. Sie sind ja unser neuer Mitarbeiter. Wir haben auch eine neue Sporthalle. Man kann hier Volleyball oder Fußball spielen. Kommen Sie, wir trinken einen Kaffee in der Cafeteria. Nein, danke. Ich habe Hunger. Ich esse etwas in der Kantine.